Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Drohgebärden gegen Damaskus. Syrien im Visier der Vereinigten Staaten. Eine Sendung von Heiko Wimmen. Demonstrationen gegen den Krieg im Irak füllen seit Wochen die Straßen und Plätze arabischer Hauptstädte. Doch kaum eine arabische Regierung hat so deutlich gegen die amerikanisch-britische Invasion Stellung bezogen wie Syrien. Ebenso hartnäckig wie vergeblich versuchte Präsident Bashar al-Assad, eine vereinte arabische Front gegen den Krieg zu schmieden und Nachbarstaaten des Irak wie Kuwait oder Katar davon abzubringen, ihr Territorium für den Aufmarsch der Alliierten zur Verfügung zu stellen. Massenproteste gegen den Krieg wurden nachdrücklich ermutigt und erst im Zaum gehalten, als die Menge amerikanischer und britischer Konsulareinrichtungen zu stürmen versuchte. Als erbitterter Gegner Israels und langjähriger Verbündeter der Sowjetunion hat das Regime in Damaskus immer wieder die Pläne der USA im Nahen Osten durchkreuzt. Anfang der 80er Jahre torpedierte Präsident Hafiz al-Assad den Versuch der USA, dem Libanon einen Separatfrieden mit Israel aufzudrängen. Mit syrischer Unterstützung führte die kurdische PKK über Jahre einen Guerillakrieg gegen das NATO-Mitglied Türkei, attackierte die schiitische Hisbollah, die israelische Besatzungsarmee im Südlibanon, organisierten palästinensische Gruppen Anschläge gegen Israel. Und als die USA und Europa den irakischen Diktator Saddam Hussein in seinem Krieg gegen den Iran unterstützten, stellte sich Syrien auf die Seite der Ayatollahs in Teheran. Der amerikanische Diplomat Richard Murphy war in den 80er Jahren Sondergesandter von Präsident Ronald Reagan im Nahen Osten. Er ist seit mehr als 20 Jahren immer wieder mit den Spitzen des syrischen Regimes zusammengetroffen. The Syrians have a strongly expressed position that nobody tells us. Die Syrer haben ein sehr empfindliches Nationalbewusstsein, nach dem Motto, uns schreibt keiner etwas vor, wir lassen uns von niemandem herumstoßen. Ich denke, Washington hat sich oft zurückgehalten, weil wir immer gehofft haben, dass es uns am Ende doch noch gelingen würde, die Syrer in den israelisch-arabischen Friedensprozess einzubeziehen. Und beinahe hätte es ja auch funktioniert. Bei den Verhandlungen in West Virginia im Februar 2000 waren wir wirklich nah dran. Während des ersten Golfkrieges vor 12 Jahren trat Syrien zur Überraschung von Freund und Feind der Koalition gegen die irakische Besetzung Kuwaits bei. Die Beziehungen zu den USA verbesserten sich dramatisch. Durch den Friedensprozess von Madrid und Oslo schien die von Präsident George Bush Senior versprochene neue Weltordnung im Nahen Osten Wirklichkeit zu werden. Doch nach der Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin und der Machtübernahme des Hardliners Benjamin Netanyahu wuchs in Damaskus der Eindruck, dass die USA nicht bereit waren, Druck auf ihren Verbündeten Israel auszuüben. Über 3 Jahrzehnte verband die nationalistisch-arabischen Regime in Damaskus und Bagdad eine tiefsitzende ideologische Feindschaft. Doch der zunehmende Gegensatz zu den USA bewegte Syrien Ende der 90er Jahre dazu, alte Gräben zu überbrücken. Seit 1997 haben Damaskus und Bagdad ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen erneuert. Mehr als 200.000 Barrel irakisches Öl flossen bis Kriegsbeginn täglich durch die syrisch-irakische Pipeline. Vorbei an den Sanktionen der Vereinten Nationen, deren Aufhebung Syrien zum Ärger der USA während der letzten 5 Jahre immer wieder und mit zunehmendem Echo auf internationaler Ebene gefordert hat. In der aktuellen Krise hat Syrien als Mitglied des Sicherheitsrates offen gegen die Irak-Politik der USA Stellung bezogen und im arabischen Lager Stimmung gegen amerikanische Verbündete wie Katar, Kuwait und Jordanien gemacht. Schon seit den Anschlägen vom 11. September 2001 sind die Syrer ins Visier des amerikanischen War on Terror geraten, berichtet Michael Hudson, Professor für arabische Studien und internationale Beziehungen an der School of Foreign Service der Georgetown Universität in Washington. I think the hawks in the administration became increasingly impatient with a country that Ich denke, die Falken in Washington verlieren mehr und mehr die Geduld mit einem Land, das radikalen Palästinensern Zuflucht gewährt und Kontakte zu Hezbollah und dem Iran unterhält. Besonders seitdem Präsident Bush Iran als einen Teil der Achse des Bösen bezeichnet hat. Je mehr sich die Administration von Präsident Bush zu einer immer weiterreichenden Definition von Terrorismus vorarbeitet, umso mehr geraten die Syrer unter Druck. The Syrians began to feel the heat. Well, the heat has been on the mind of the president when he laid down that definition of you're either with us or against us on terrorism. Der Druck ist da, nicht zuletzt im Bewusstsein des Präsidenten, seit Bush diese Formulierung geprägt hat. Wer im Krieg gegen den Terrorismus nicht für uns ist, ist gegen uns. Die Syrer halten hartnäckig daran fest, dass die palästinensischen Büros in Damaskus nur der Öffentlichkeitsarbeit dienen. Ich halte das für reine Fiktion. Mehr als einmal war es eindeutig möglich nachzuweisen, dass diese Büros ihren Anhängern in Israel konkrete Anweisungen erteilt haben, diese oder jene Operation durchzuführen. Legitimate National Resistance Organizations, as Syria called them. Trotz seiner kärglichen Ressourcen ist es Syrien immer wieder gelungen, amerikanischem Druck standzuhalten und regionale Rivalen wie die Türkei, Jordanien oder den Irak herauszufordern und in Schach zu halten. Mit jeder neuen Krise wuchs bei Freund und Feind der Respekt für das taktische Geschick und kühle Kalkül des syrischen Präsidenten Hafez al-Assad, der das Land über 3 Jahrzehnte regierte. Assads wirkliche und vermeintliche Erfolge wurden von den staatlich kontrollierten Medien zu einem übermenschlichen Personenkult aufgeblasen. Gigantische Porträts, Paraden und Jubelhymnen für den Führer in alle Ewigkeit begleiteten den Alltag eines syrischen Bürgers von der Wiege bis zur Bahre. Wer von so viel Jubel nicht überzeugt war, tat gut daran, seine Skepsis zu verbergen. Mehr als 1 Dutzend Geheimdienste, eine Armee von Spitzeln, gefürchtete Gefängnisse und Folterzentren erstickten über lange Jahre jeden Widerspruch im Keim. Bis zu 10.000, nach manchen Schätzungen sogar mehr als 20.000 Syrer verloren ihr Leben, als Spezialeinheiten der Armee den letzten Aufstand der Muslimbrüder im Jahre 1982 niederschlugen. Danach herrschte Friedhofsruhe. Als Assad Senior im Juni 2000 stirbt, tritt sein Sohn Bashar ein schweres Erbe an. Die überwiegend staatliche syrische Wirtschaft liegt am Boden, die Arbeitslosigkeit bei nahezu 30%. Wer noch Arbeit hat, muss mit einem Monatsgehalt von unter 100 Euro über die Runden kommen, gerade einmal die Hälfte der Einkommen in den 80er Jahren. Der unabhängige Parlamentsabgeordnete und Textilunternehmer Riyad Seif zeichnet im Januar 2001 ein düsteres Bild. Die syrische Wirtschaft ist vollkommen konkurrenzunfähig. Die meisten staatlichen Unternehmen sind seit langem klinisch tot, hängen am Tropf der Staatskasse und wir weigern uns schlicht, sie endlich zu begraben. Und wenn wir uns den Staatshaushalt anschauen, dann sehen wir, dass Syrien ohne die Einnahmen aus den Erdölexporten schon jetzt am Rande des Bankrotts wäre. In den 60er Jahren brachte die syrische Staatspartei Al-Baas mit Verstaatlichungen und einer Politik der 5-Jahrespläne einen großen Teil der syrischen Wirtschaft unter ihre Kontrolle. Mit Hilfe der Sowjetunion, der DDR und der ölreichen Golfstaaten wurden umfangreiche, aber meist wenig effiziente staatliche Industriebetriebe aufgebaut, deren Produkte vor allem in die Länder des ehemaligen Ostblocks exportiert wurden. Der Zusammenbruch der Sowjetunion zwang Anfang der 90er Jahre auch hier zum Umsteuern. Doch die bescheidenen Ansätze zu mehr Marktwirtschaft führten schnell in die Sackgasse, berichtet der syrisch-libanesische Ökonom und Politologe Bassam Haddad. Assad himself was extremely aware of what was happening in Eastern Europe. Assad war sich der Entwicklungen in Osteuropa sehr bewusst und das hat ihn zum Umsteuern bewegt. Die Märkte wurden ein Stück weit geöffnet und Syrien als ein Modell dafür präsentiert, wie solche Staaten sich den neuen Bedingungen anpassen und so einen Zusammenbruch vermeiden können. Aber schon bald haben sich hohe Funktionäre und private Investoren zu Kartellen zusammengeschlossen und diese neuen Möglichkeiten an sich gerissen. 1995 war der Boom auch schon wieder vorbei. und seitdem stagniert und schrumpft die Wirtschaft. Das Pro-Kopf-Einkommen ist auf $600 bis $700 im Jahr gefallen. Und die sozialen Gegensätze haben sich verschärft. Man könnte es auch eine Umverteilung der Armut nennen. Eine Metallwerkstatt am Rande der Altstadt von Damaskus. Mit Hämmern und Schweißgeräten bauen die Arbeiter hier einfache Öfen und Heißwasserboiler zusammen. Primitive, aber preiswerte Alternativen zu teuren Importgeräten. So wie diese Werkstätten arbeiten noch heute die meisten syrischen Privatbetriebe mit einfachstem Gerät und einem Minimum an Kapital. Investitionskredite, Importlizenzen und offizielle Genehmigungen sind nur durch Beziehungen zu einflussreichen Figuren des Regimes erhältlich. Die lukrative erste Mobilfunklizenz in Syrien ging an ein Unternehmen, das den Cousin des Präsidenten zu seinen wichtigsten Teilhabern zählt. Der syrische Industrielle und Parlamentsabgeordnete Riyad Seif über Marktwirtschaft nach syrischer Art. Gesetze und Bestimmungen wurden auf bestimmte Personen zugeschnitten und so wurden die Verwandten von einflussreichen Politikern zu erfolgreichen Unternehmern. Es gibt bei uns einfach keine Mechanismen, die einen fairen Wettbewerb und Transparenz garantieren. Die Medien sind in der Hand des Staates, das Parlament ist völlig machtlos, es gibt keine Oppositionsparteien, keine unabhängige Gerichtsbarkeit. Stattdessen herrschen Kriegsrecht und Sondergerichte. Deshalb haben die Wirtschaftsreformen keine Aussicht auf Erfolg, wenn sie nicht zugleich von politischen Reformen begleitet werden. Kurz vor dem Tod Hafiz al-Assads scheint auch in den Korridoren der Macht ein Umdenken zu beginnen. Mehrere hohe Funktionäre werden wegen Korruption zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der langjährige Ministerpräsident Mahmoud al-Zoabi muss seinen Hut nehmen und begeht kurz darauf Selbstmord. So die offizielle Version. Auf öffentlichen Foren werden Stimmen laut, die weitreichende Reformen fordern, ermutigt durch die häufige Präsenz eines besonders prominenten Gastes, Kronprinz Bashar al-Assad. Der politische Ökonom Bassam Haddad hat den syrischen Reformprozess vor Ort beobachtet. Bashars Intention was not to radically change the regime. Bashar al-Assad hatte nicht die Absicht, das Regime radikal zu verändern. Er wollte den Machterhalt sichern. Es war ein klassischer Konflikt zwischen Vertretern einer harten und einer weichen Linie, in dem die Reformer argumentierten, dass wirtschaftliche Reformen, Pressefreiheit und die Gewährung größerer politischer Freiheit notwendig sind, um das Regime an der Macht zu halten. Für einige Monate im Frühling und Sommer 2000 scheint eine Wende zu mehr Demokratie möglich. In allen syrischen Städten gründen sich Foren und Vereinigungen, die bald ein Ende der Einparteienherrschaft, freie Wahlen und das Ende des seit über 40 Jahren andauernden Ausnahmezustandes fordern. Neue Zeitschriften werden zugelassen, politische Gefangene kommen frei, einige der berüchtigtsten Gefängnisse werden ganz geschlossen. Doch der politische Frühling in Damaskus ist nicht von Dauer. Schon in seiner Antrittsrede hatte Assad Junior sich gegen eine Nachahmung westlicher Demokratiemodelle gewandt. Syrien müsse seinen eigenen Weg zur Demokratie finden. Nur ein halbes Jahr später wird deutlich, dass der besondere Charakter der syrischen Demokratie vor allem in ihren engen Grenzen besteht. Die meisten öffentlichen Foren werden verboten, unbequeme Intellektuelle erhalten nächtlichen Besuch von Schlägertrupps. Riyad Seif und andere prominente Oppositionelle werden verhaftet und wegen Aufwiegelung zum Umsturz zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Das demokratische Experiment ist vorläufig beendet. Im vergangenen Dezember wurde der Korrespondent der größten arabischen Tageszeitung Al-Hayat wegen unbequemer Berichterstattung ins Gefängnis geworfen. Bei den Parlamentswahlen vor einem Monat gewinnt die von Bashar al-Assads Baas-Partei angeführte Nationale Front unangefochten die gewohnten 2/3 aller Parlamentssitze. The opening that was created led to outcomes that were unintended, even by the standards of the reformists. Die politische Öffnung führte zu Ergebnissen, die nicht einmal die Reformer beabsichtigt hatten. Die gesamte politische Hinterlassenschaft des Assad-Regimes, seine autoritäre, korrupte Natur wurden in Frage gestellt. Aus Sicht der Herrschenden ist das Regime wie ein Schiff, das die Vertreter der harten und der weichen Linie gemeinsam steuern. Und wenn das Schiff sinkt, gehen sie alle unter. Wenn das Risiko so hoch ist, wenn das Schiff zu kentern droht, dann gibt es einfach niemanden mehr, der noch eine weiche Linie vertreten will. Die erneute Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern gab den Hardlinern in Damaskus einen willkommenen Vorwand, Kritiker im Inneren mundtot zu machen. Und der Krieg im Irak, von den USA als ein Schritt zu mehr Demokratie in der Region angepriesen, könnte die Position des Regimes in Damaskus eher noch zusätzlich stärken, glaubt Professor Hudson von der School of Foreign Service in Washington. If the war in Iraq turns out to be messy, wenn der Krieg im Irak eine sehr hässliche und blutige Wendung nimmt, wird das syrische Regime zu Hause gestärkt werden und viel Sympathie in der Region erfahren. Viele Menschen im Nahen Osten betrachten diesen Krieg als ein imperialistisches Unternehmen, das nur dazu dient, sich des irakischen Öls zu bemächtigen und Israels Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Sie sind zutiefst verbittert darüber, dass ihre eigenen Regierungen völlig von den USA abhängig sind und diesem Angriff nichts entgegensetzen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Syrer die Frustration der Bevölkerung in den Nachbarstaaten genau beobachten und sich sagen, auf dieser Welle schwimmen wir mit. Syrische Regierungskreise haben den amerikanisch-britischen Angriff als illegal und ungerechtfertigt verurteilt und stellen sich offen auf die Seite des Irak. Die USA, so Präsident Bashar al-Assad in einem Interview am letzten Donnerstag, planten eine Neuordnung der Region im Sinne der Interessen Israels. Syrien, der letzte arabische Staat, der sich dem widersetze, werde vielleicht schon bald als nächstes ins Visier der Washingtoner Strategen geraten. Seit Beginn des Krieges vermelden die staatlichen Nachrichten in Syrien und im Irak unisono, die angloamerikanische Aggression werde am heroischen Widerstand des irakischen Volkes scheitern. Aus syrischer Sicht sind Bagdad und Basra Einfallstore für einen Angriff auf Damaskus. The Syrian geostrategic planners must be looking on all sides. Wenn die syrischen Strategen über die Grenzen schauen, dann sehen sie nicht viel, was ihnen gefallen kann. Im Irak werden sie schon bald eine amerikanische Militärregierung haben. In Israel ist eine feindselige, konservative Regierung an der Macht. Und im Norden ist die Türkei, die mit Syrien historische Probleme hat und mittlerweile mit Israel militärisch zusammenarbeitet. Das jordanische Regime ist so sehr von den USA abhängig und damit gleichzeitig von Israel, dass es amerikanischen oder israelischen Plänen kaum etwas entgegensetzen kann. Wo immer sie hinschauen, es sieht gar nicht gut aus. So, wherever you look, it doesn't look terrific. To Iraq's neighbor Syria, we have information that shipments of military supplies have been crossing the border from Syria into Iraq. In dieser Woche traten US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Außenminister Colin Powell mit deutlichen Drohungen an die Öffentlichkeit. Militärisches Gerät sei mit syrischer Hilfe in den Irak gelangt, behauptete Rumsfeld. Unabhängige Beobachter in Damaskus berichten von Busladungen arabischer Kriegsfreiwilliger, die ungehindert die syrisch-irakische Grenze passieren. Syrien müsse sich entscheiden, so Außenminister Colin Powell am Sonntag, ob es sein Schicksal mit dem zum Untergang verurteilten Regime Saddam Husseins und terroristischen Organisationen verbinden wolle. Einflussreiche Präsidentenberater wie Richard Perle behaupten schon lange, nur massiver Druck könne Syrien zum Einlenken bewegen. Der altgediente Nahostemissär Richard Murphy dagegen glaubt nicht an eine Politik der harten Hand. It will look extremely threatening and the words of people such as Perle or others of the neoconservatives you're on the list. Aus der Sicht der Syrer muss die Situation sehr bedrohlich aussehen, wenn man sich die Äußerungen von Leuten aus dem neokonservativen Lager wie Richard Perle anhört. Ihr seid auf der Liste. Vielleicht nicht als Nummer zwei, aber wenn nicht, dann als Nummer drei. Erst kommt Iran, dann Syrien, die Hisbollah. Es ist eine Sache, die Syrer oder andere Länder einzuschüchtern. Aber ihnen Angst einzujagen ist nicht genug, um eine Wende zum Besseren zu erreichen. Um sie zu einem Friedensschluss zu bewegen, sind erhebliche Anstrengungen und neue Friedensgespräche notwendig. Und die derzeitige Administration hat keinerlei Anzeichen gegeben, dass sie bereit ist, das Prestige und die Energie des Präsidenten und des Außenministers dafür einzusetzen. Es wird bestimmt nicht einfacher werden. Das war Hintergrundpolitik. Heute Drohgebärden gegen Damaskus. Syrien im Visier der Vereinigten Staaten. Eine Sendung von Heiko Wimmern, Redaktion Christine Janssen. Hier folgen jetzt die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur Diskussion um eine europäische Armee.